1. Eliza Sprach zu der Frau, deren Sohn wieder zum Leben erweckt hat, und forderte sie auf, mit ihrer Familie wegzuziehen und sich im Ausland aufzuhalten, die der Herr ein siebenjährig Hungersnot über das Land bringen wird, die bereits begonnen hat. 2. Die Frau folgte der Anweisung des Mannes Gottes und zog mit ihrer Familie weg, sieben Jahr im Land der Philister zu leben. 3. Nach Ablauf der sieben Jahr kehrte die Frau aus dem Philisterland zurück und suchte den König auf, einem Unterstützung bezüglich ihres Hauses und ihrer Felder zu bitten. 4. Zu dieser Zeit unterhielt sich der König Gerade mit Gehasi, dem Diener des Mannes Gottes, und bat ihn, im allgrossen Taten Elisas zu erzählen. 5. Warend Gehasi dem König Gerade berichtet, wie Eliza einen Toten wieder zum Leben erweckt hat, erschien zufällig dieselbe Frau, deren Sohn Eliza wiederbelebt hat, den König wegen ihres Hauses und ihrer Felder Hilfe zu bitten. Daraufhin sagt Gehasi, mein Herr König, das ist die Frau und dies ist der Sohn, den Eliza wieder zum Leben erweckt hat. 6. Der König befragt die Frau, und sie erzählt ihm die ganz Geschichte. Daraufhin beauftragte der König einen seiner Beamten, dafür zu sorgen, dass gesamte Besitz zurückgegeben wird, einschließlich aller Erträge ihrer Felder sie dem Tag und dem sie das Land verlassen hat. 7. Eliza reist nach Damaskus, wo König Ben-Hadad von ihrem Krank im Bett lag. Als man dem König mitteilt, dass der Mann Gottes in der Stadt ist, 8. Sprach der König zu Hasael, nimm Geschenk mit und gehr dem Mann Gottes entgegen, dich in den Herrn zu befragen, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. 9. Hasael ging Eliza entgegen und nahm die Wortwohlgeschenk aus Damaskus mit, die Wesig Kamelisten Fulton. Als er bei Eliza ankam, trat er vor ihn und überbrach die Botschaft, den Sohn Ben-Hadad, der König von Aram, hat mich zu dir gesandt und last fragen, ob von dieser Krankheit genesen word. 10. Eliza antwortet ihm, gehr und sag ihm, du wirst sicherlich genesen, obwohl der Herr mir gesagt hat, das sterben muss. 11. Eliza blickte in lange und starren, danach begann der Mann Gott zu weinen. 12. Hasael fragte ihn, warum weinst du, Herr? Eliza antwortet, ich wein, weil ich weiß, wie viel Leid du den Israeliten zu fügen wirst. Du wirst ihr befestigten Stadt in Brand setzen, ihr jungen Männer mit dem Schwert toten, ihr Kinder zerschmettern und ihr schwangeren Frauen aufschlitzen. 13. Hasael entgegnet, was ist dein Diener, dieser Hund, das solche großen Taten vollbringen sollte? Eliza erwidert, der Herr hat mir gesagt, dass du König über Aram werden wirst. 14. Danach verließ Hasael Eliza, und als zu seinem Herrn zurückkehrt, fragte dieser ihn, was hat Eliza dir gesagt? Hasael antwortet, sagt mir, dass du sicherlich genesen wirst. 15. Am nächsten Tag nahm Hasael ein Bettdeck, tauchte sie in Wasser und breitet sie über Ben-Hadads Gesicht, woraufhin dieser starb. So wird Hasael und seine Stelle König. 16. Im fünften Regierungsjahr Jorams, des Sohns Ahabs und Königs von Israel, wurde Jehoram, der Sohn Josaphats und König von Judah, König. 17. A war zweien 30 Jahr alt, als a König wurde, und regiert acht Jahr in Jerusalem. 18. Folgte dem Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs tat, denn hat Ahabs tochter geheiratet. Der Dirch Tater was dem Herrn missfiel. 19. Denach wollte der Herr Judah nicht zerstören, seines Dieners David Willen, Jemus dem versprechen, das ihm gegeben hat, stets einen Nachkommen auf dem Thron zu erhalten. 20. Warren seine Herrschaft lossen sich die Odometer von der Oberhoheit Judas und setzten einen eigenen König über sich ein. 21. Daraufhin zog Jehoram mit all seinen Streitwagen nach Zaire. Doch in der Nacht erhob sich und schlug die Odometer, die in umzingelt hatten, so I deren Wagenführer, woraufhin das hier in sein Heimat floh. 22. So blieben die Odometer bis Hut von der Herrschaft Judas. Unabhängig. Zur gleichen Zeit fiel auch Libna von Judah ab. 23, die übrigen Taten Jehorams und als, was er vollbracht, sind im Buch der Chronik der Könige von Juda verzeichnet. 24, Jehoram starb und wurde bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben. Sein Sohn Ahasuerus wurde daraufhin König in seiner Stelle. 25, im Zwölften Regierungsjahr Jorams, des Sohns Ahabs und Königs von Israel, wurde Ahasuerus, der Sohn Jehorams und König von Juda, König. 26. The Hasahu was 22 Jahr alt, als a König word, und regiert ein Jahr in Jerusalem. Sein Mutter war Athalja, die Enkelin Omris, des Königs von Israel. 27. Folgte dem Weg des Hauses Ahabs und Tat, was dem Herrn missfiel, genor y das Haus Ahabs, daomit dieser Family verschwaget war. 28. Zog mit Joram, dem Sohn Ahabs, in den Krieg gegen Hasael, den König von Aram, nach Ramoth in Gilead, dort verwundeten die Aramer Joram. 29. König Joram kehrte daraufhin nach Jezreel zurück, im sich von den Wunden heilen zu lassen, die im die Aramer in Ramah im Kampf gegen König Hasael von Aram zugeführt hatten. Ahasuerus, der Sohn Jehorams und König von Juda, war ebenfalls nach Jezreel gekommen, im Joram, den Sohn Ahabs, zu besuchen, da dieser krank war.